in einem Raum mit dir, in mir. Berühr ich dich doch, dich berührt es nicht. Fühlst du mich manchmal durch den Nebel klar? Du da, ich bin dir noch immer nah. Deine Augen sagen ja und dein Lachen klingt so warm. Deine Fehler waren richtig, alles andere war nie wichtig. 'Cause you know just what to say and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Und so weiter und so weiter. Tschüss, ihr drei.